muss durchstehen, mitten von Zeit, ohne Zeitung zu lesen, verloren in Gedanken, endlose Wachsamkeit, im stillen Schweigen, doch Aufmerksamkeit vorhanden.